Die hochsommerlichen Temperaturen sorgen für durstige Kehlen, insbesondere beim Neonazi-Festival am Hotel Neißeblick. Dort haben die Behörden nicht nur ein Alkoholverbot erlassen, sondern es auch durchgesetzt. Weil der Bierstand einer bekannten Brauerei aus Thüringen abgebaut werden musste, versuchten nunmehr einige Rechtsradikale, sich mit Billigbier aus einem benachbarten Supermarkt zu versorgen. Die Polizei verweigerte den Bierkäufern danach den Zugang zum Festgelände. Nun versuchten die mutmaßlichen Rechtsextremen, die gekauften Bierbüchsen im Schnelldurchgang zu leeren. Bislang verursachten nur die Neonazis Probleme, meint Innenstaatssekretär Günther Schneider. Das größte Problem haben wir momentan mit der von rechten Seiten getragenen Veranstaltung. Wir haben jetzt von richterlicher Seite einen Beschluss bekommen, nach der wir versuchen können, das Tragen der Embleme verfassungsfeindlicher Organisationen zu verhindern. Jetzt versuchen wir da richtig reinzugehen. Die Polizei soll erste Banner und Bekleidung beschlagnahmt und die entsprechenden Strafverfahren eingeleitet haben. Etwa 750 mutmaßliche Neonazis sind aus der gesamten Bundesrepublik nach Ostritz gekommen. Unter ihnen nach Angaben der polnischen Polizei auch 50 Rechtsextreme aus Polen. Mit dem Zug kam auch Thomas Baum, der für die SPD im Sächsischen Landtag sitzt. Wir hatten im Zug ein paar von den Nazis auch internationaler Herkunft, muss man sagen, mit dabei gehabt, hier von Görlitz bis hierher. Das ist schon sehr beängstigend. Genau deshalb haben Ostritzer ein großes Friedensfest auf dem Marktplatz organisiert. Die Kleinstadt zählt gerade mal 2400 Einwohner und schafft es bis in die späten Abendstunden, rund 250 Akteure auf die Bühne zu bringen. Am Nachmittag sorgte der Singekreis Markersdorf für Unterhaltung. Ulf Grossmann. Wir kommen hier aus der Nähe von Ostritz, um auch Haltung zu zeigen. Wir haben ein sehr schönes Frühlingsliederprogramm gemacht, die von Lebensfreude, Frohsinn, Hoffnung, Liebe, Heimatliebe natürlich auch erzählen. Vereine, Kirchgemeinden, Rockgruppen aus der gesamten Oberlausitz unterstützten die Ostritzer spontan bei ihrem Familienfest. Doch nicht nur Einheimische pilgerten mit einem Eis über den Marktplatz, schauten ihrem Nachwuchs beim Toben zu. Sehr toll. Ja, finde ich auch sehr toll. Mehrere Mädchen, die aus ihrer Heimat Georgien und Tschetschenien flüchten mussten, verzauberten nunmehr nicht nur ihre Altersgenossen an ihrem malerischen Stand. Der wird sehr gut besucht und die Mädchen freuen sich auch immer, hier ein bisschen rauszukommen aus dem kleinen Rothenburg. Und wir nutzen die Feste, dass sie überall einfach mit gesehen werden, schön mit den Kopftüchern, mit den Leuten reden können und dabei ein bisschen Henna malen. Sagt Maike aus Rothenburg in der Oberlausitz. Mit dem Friedensfest wollten die Ostritzer ein klares Bekenntnis für Weltoffenheit und Toleranz setzen. Und das ist bislang gelungen.